Nummer 16 und 17. Guten Abend, Frau Heeg. Guten Abend, Herr Massi. Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber ich hätte eine kleine Bitte an Sie. Ja, bitte. Worum geht es denn? Könnten Sie vielleicht in Ihrer Wohnung etwas leiser sprechen? Wissen Sie, jetzt im Sommer haben wir wegen der Hitze ja alle die Fenster auf. Aber leider verstehen wir wirklich jedes Wort, das Sie und Ihr Mann in Ihrer Wohnung sprechen. Wir wollen das alles eigentlich gar nicht hören. Oh je, Herr Massi, das ist mir aber peinlich. Wissen Sie, mein Mann hört nicht mehr gut. Aber er bekommt nächste Woche ein Hörgerät. Dann müssen wir hoffentlich nicht mehr so laut schreien. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, dann hat sich das Problem ja erledigt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, ich Ihnen auch. Und grüßen Sie Ihre Frau und sagen Sie ihr, dass es uns leid tut.